Friedrich Nietzsche ein kleiner Junge war. Als Friedrich Nietzsche ein kleiner Junge war, Friedrich Nietzsche ein kleiner Junge war, Friedrich Nietzsche ein kleiner Junge war, streichelte er im Wald. Friedrich Nietzsche bekam von seiner Nachbarin immer Apfelkuchen geschenkt, der schmeckte wunderbar. Friedrich Nietzsche, als Friedrich Nietzsche auf Toilette ging, er spülte ab und sagte, diese Welt ist dekadent, diese Welt ist dekadent. Friedrich Nietzsche den Kuchen auffasst, sagte er, dank Frau Nachbarin, nicht jeder Mensch ist dekadent. Als Friedrich Nietzsche onanierte, onanierte, Friedrich, du darfst doch nicht onanieren, vom Jesuskind, vom Jesuskind. Friedrich Nietzsche, du geile Partysau, tanz den Beat, tanz den Beat, Friedrich Nietzsche, tanz den Beat, tanz den Beat, tanz den Beat, tanz den Beat, Friedrich Nietzsche. Friedrich lässt den Hula-Hoo um die Hüften kreisen, Friedrich, Friedrich säuft noch einen Whisky und einen Wodka. Friedrich Nietzsche hängt am Klavier und spielt lustige Lieder mit schrägen Akkorden. Friedrich, sowas macht man nicht, sowas macht man nicht. Friedrich haut den Kopf gegen die Wand und sagt, geistige Umnachtung, geistige Umnachtung, geistige Umnachtung. Nachbarin gibt ihm noch ein Stück Kuchen mit Zitronengeschmack. Friedrich isst das Stück, es schmeckt ihm einfach richtig schlecht. Dekadent, sagte Friedrich, sagte Friedrich, sagte Friedrich. Jeder Mensch ist, ach, was soll ich sagen, dekadent, dekadent, dekadent, dekadent, dekadent, dekadent, dekadent, dekadent, dekadent. Spricht ein Mädchen an, sie will nichts von ihm wissen. Chancengleichheit gibt es nicht in solchen Interessen. Friedrich hängt in seiner Stube, schreibt traurige Gedichte. Übermensch, wo bleibst du? Übermensch, wo bleibst du? Wo bist du, Übermensch? Rette mich und führ mich hinaus. Zeig mir eine geile Zeit, geile Zeit. Hattest Hoffnungen, hattest Aussehen, hattest Style. Doch wir alle werden älter, werden sterben am Ende unserer Tage. Geistige Umnachtung, völlig dekadent. Friedrich steht im Wald, streichelt ein Reh.